Deutschlandfunk, Rock etc. Wann kam, abgesehen von diversen Varianten des Hip-Hop, zuletzt ein wahrnehmbarer musikalischer Trend aus New York City? Das ist lange, mehr als 20 Jahre her. Nun aber regt sich wieder etwas in der größten US-Stadt an der Ostküste. Electro-Clash und Anti-Folk sind zwei Strömungen, die seit kurzem aus den Probenkellern und Heimstudios dringen. Interessanterweise sind die neuen Bands nicht in Manhattan zu Hause. Brooklyn ist das Zentrum der jungen Musik aus New York City. Hören Sie eine Sendung von Paul Baskerville. Last Nights von The Strokes von ihrem Debütalbum Is This It. The Strokes ist die in Deutschland bekannteste neue New Yorker Band. Sie haben hierzulande bereits in ausverkauften Hallen gespielt. Die Rockszene in New York ist wieder hip. Endlich mal wieder. Wir waren die letzten großen Rockbands aus der Stadt? Sonic Youth und die Beastie Boys. Und das ist 20 Jahre her. Es gab immer wieder Kultbands wie Sick of It All und Agnostic Front Lunatics oder John Spencer Blues Explosion. Aber das letzte Mal, dass New York einen gewaltigen Eindruck in Sachen Gitarrenmusik hinterließ, war Ende der 70er Jahre mit Television, Talking Heads, Patti Smith, Blondie, The Ramones und so weiter. Hip-Hop war natürlich die dominierende New Yorker Musik der 80er Jahre. Firewater ist eine Band, die frisch und aktuell ist. Dennoch hat der Kopf der Gruppe Todd A. eine längere Geschichte. Er war nämlich in den 90er Jahren bei der New Yorker Band Cop Shoot Cop, eine dieser Kultbands, die doch nicht wirklich groß rauskam. Todd A. ist ein älterer Respektsperson in New York. Seine Musik galt schon immer als düster und intensiv. Cop Shoot Cop übten damals in einem rattenverseuchten Keller in Brooklyn. Seine Musik gilt für manche als der Inbegriff des düsteren New Yorks. I'm the dark and gloomy one. I think New York is actually pretty exciting and a good place to live. And I think if there's anything quintessentially New York about Firewater, it's the fact that, you know, there's five different band members from... Nicht die Stadt New York, sondern ich bin düster. New York ist eigentlich ein guter, aufregender Ort zum Leben. Firewater besteht aus fünf Mitgliedern, die aus vier verschiedenen Ländern stammen. In dieser Hinsicht ist die Gruppe der Inbegriff für New York. New York ist nicht typisch amerikanisch. Die Menschen in Kansas zum Beispiel hassen New York, weil New York voller Ausländer ist. Das finde ich gerade cool. Man geht die Straße entlang und man riecht indisches Essen, während man von irgendwoher gerade südamerikanische Musik hört. Es kann sein, dass man ein bisschen weiter die Straße entlang geht und man wird, wer weiß, in eine Schlägerei mit einem Europäer verwickelt. Es gefällt mir, in New York zu leben, weil die Stadt so vielschichtig ist. Ich gedeihe kreativ, wenn ich Eindrücke verschiedenster Art bekommen kann. Ich brauche Essen, Fremdsprachen, Ideen, jeglicher Art. Als Kind bin ich mit meinen Eltern häufig umgezogen. Obwohl ich das als Kind hasste, habe ich dadurch gelernt, dass man die Welt auf sehr unterschiedliche Art betrachten kann. Leute, die ihr ganzes Leben in einer Stadt verbringen, werden so engständig wie Saddam Hussein oder George Bush. Leute, die die Welt auf beschränkte Weise betrachten, sind nicht besonders interessant. Saddam Hussein or what have you, you know, George Bush, people that have a very limited view of the world are not very interesting. Das war Woke Up Down von Firewater von ihrem aktuellen Album Psychopharmacology. Interpol gehört zur ganz jungen Generation. Interpol haben gerade eine ausverkaufte Tournee bei uns in Deutschland absolviert, allerdings in relativ kleinen Clubs. Das Debütalbum Turn on the Bright Lights hat vor allem den Menschen gefallen, die englische Post-Punk-Bands wie Joy Division gerne mochten. Zwei der Bandmitglieder kommen ursprünglich aus England, sind aber in New York aufgewachsen. Interpol hat unmittelbar von dem Hype um New York profitiert. Freuen Sie sich über die Szene oder hätten Sie lieber einen Alleingang gemacht? Dazu Paul und Daniel. That would be interesting actually, yeah, if there weren't already a scene in New York. Also Paul meint, es wäre schon interessant gewesen zu sehen, wie es uns gegangen wäre, wenn es momentan keine Hip-Szene in New York gäbe. Wenigstens gab es das Hype noch nicht, als wir angefangen haben. Es passierte, nachdem wir uns schon etabliert hatten. Ich freue mich über die Entwicklung in der Stadt. Ich finde, es gibt sehr viele gute Bands. Die gehypten Bands finde ich alle gut. Sicher, die Leute sind skeptisch geworden, wenn eine neue New Yorker Band aus dem Nichts auftaucht. Die Leute denken, ach ja, die Hype-Maschine ist in Betrieb und die Band wird nur gelobt, weil sie aus New York kommt. Wenn man auf uns reagiert, wäre es sehr traurig, wenn man bedenkt, wie hart wir schon gearbeitet haben, bevor New York die ganze Aufmerksamkeit bekommen hat. Considering how hard we worked for a long time before New York got all the attention again. I mean, it's obviously the Strokes that like started it, and then like. Und Daniel meint, es ging mit The Strokes los und die englische Zeitung NME war die erste, um die Frage in den Raum zu stellen, ob eine größere Szene in New York City zu erkennen sei. Wir waren zu diesem Zeitpunkt ausgerechnet auf Tour in England. Wir kannten die Bands, von denen die Rede war, aber wir hatten das Ganze nicht als Szene betrachtet, weil die Musiker nicht alle befreundet sind. New York ist so riesig und es gibt so viele Bands, die man unmöglich alle kennen kann. Es ist schwer, den Überblick zu bekommen. Dennoch kann man schon mit Gewissheit sagen, dass es ein musikalisch guter Zeitpunkt für New York ist. Exist without you really knowing about it. So I think it's more of a good time for music. Thank you. Hands Away von Interpol von ihrem Debütalbum Turn On the Bright Lights. Es gibt neue Gitarrenbands wie Sand am Meer momentan in New York City. Viele der Bands sind schon rigoroser als Interpol und sind unmittelbar mit der Garagen-Punk-Tradition verknüpft. Zum Beispiel The Liars. Hier sind The Liars mit dem Album They Threw Us All in a Trench and Stuck a Monument on Top. Und hier ist das Stück Grown Men, Don't Just Fall in the River Like That. Everybody in his or her own life needs a hobby. Fills the voids that work and rent create. Everybody in his or her own life needs a hobby. Fills the voids that work and rent create. We can win. We can win. We can win. We can win. Can you hear us? Can you hear us? Can you hear us? Can you hear us? Grown men don't just fall in the river like that, von The Liars aus New York City. The Moldy Peaches ist inzwischen eine prominente Band aus New York City. Sie sind als Bestandteil der sogenannten Anti-Folk-Szene bekannt geworden. Anti-Folk als Genre bedeutet sowas wie Songwriter-Folk mit einer Punk-Attitüde. Es wurde als eine Art Reaktion auf sogenannte Adult-Contemporary-Folk-Music ins Leben gerufen, die vom Charakter her sehr professionell, sauber gespielt und konservativ ist. The Moldy Peaches klingen wie eine jugendliche Version von Jonathan Richman, ernst und lustig zugleich und musikalisch nicht gerade präzise. Dazu Adam Green von The Moldy Peaches. Writing songs is like having a dream, you know? And in a dream, like these different kind of things are juxtaposed beside each other. Wenn ich Songs schreibe, ist es wie der Verlauf eines Traums. Wenn man träumt, stehen verschiedene Dinge oft nebeneinander gestellt. Es gibt vielleicht sehr lustige, aber auch sehr ernste Aspekte eines Traums. Wenn man Leuten von einem Traum erzählt, sagen sie oft, ach ja, das klingt ziemlich lustig. Zum Beispiel träumte ich einmal, dass jemand, den ich kenne, mir mit einem Messer hinterherläuft. Das klingt lustig, aber während des Traums war es nicht witzig. Ich glaube nicht, dass wir in unseren Songs besonders humorvoll sind. Ich glaube, man denkt das nur, weil so viele andere Künstler absichtlich völlig humorlos sind. Ich finde es normal, dass, wenn man irgendwas Künstlerisches schafft, witzige Momente dabei entstehen. Es ist schwer überhaupt, eine Band in New York City zu haben, weil die Wohnungen so klein sind. Wenn man ein Schlagzeug zu Hause stehen hat, bekommt man Beschwerden wegen Lärmbelästigung. Das Schlagzeug auf dem Moldy Peaches Album ist deshalb so schlampig, weil ich viele Parts in einem Take aufnehmen musste. Ich musste es gleich hinbekommen, sonst hätte ich gleich eine Beschwerde von meinem Nachbarn eingehandelt. Press record and go for it, because I knew if I did more than one, that like I was going to get a complaint from my neighbor and... My name is Jorge Regula. My name is Jorge Regula. I'm walking down the street. I'm walking down the street. I love you. I love you. Let's go to the beach. Let's go sailing. Let's go sailing. Let's get a bite to eat. Let's get a bite to eat. Let's talk about movies. Let's talk about movies. Let's go to sleep. I wake up in the morning. I wake up in the morning. Put on my yellow shirt. Put on my yellow shirt. I get a bite to eat. I get a bite to eat. I go to work. I'm the AV guy. I'm the AV guy. I'm the AFNY guy. I'm the AFNY guy. I'm the piano guy. I'm the piano guy. Let's go to sleep. I wrote a new song. I wrote a new song. It has a good beat. It has a good beat. Let's talk about movies. Let's talk about movies. Let's get a bite to eat. My name is Jorge Regula. My name is Jorge Regula. I'm walking down the street. I'm walking down the street. I love you. I love you. Let's go to sleep. Jorge Regula von The Moldy Peaches, von dem Album The Moldy Peaches. Jeffrey Lewis ist auch ein Teil der Anti-Folk-Szene, die sich in New York City so breit gemacht hat. Er ist nicht nur Musiker, sondern auch Comiczeichner. Er glaubt sogar, er sei ein besserer Zeichner als Musiker. Seine ersten Gigs in New York City waren bei den sogenannten Open Microphones-Abenden in den Folk-Clubs. Jeder darf kurz auftreten und ein paar Lieder spielen, egal wie gut oder schlecht man ist. Well, certainly from the time I first started playing open microphones, the Sidewalk Cafe and the anti-folk scene in New York started hanging out with. Ich gehöre zur Szene, seitdem ich bei den Open Microphones Abenden in Sidewalk Cafe aufgetreten bin. Ich hänge mit den Leuten der Anti-Folk Szene herum. Ich gehe zu ihren Shows, sie kommen zu meinen. Das ist alles toll, aber man kann nur in dem Sinne von einer Szene reden, weil wir alle befreundet sind. Es ist nicht, als ob wir berühmt sind. Meistens kosten die Konzerte keinen Eintritt oder Eintritt ist sehr billig. Es handelt sich um kleine Clubs und Cafés. Wenn jemand Geburtstag hat, spielen wir alle Songs für ihn in seinem Apartment. Einmal war ich ein paar Monate auf Tour und als ich nach Hause kam, gab es eine Willkommen-zu-Hause-Party für mich. Jeder reicht die Gitarre weiter und stellt seine neuen Lieder vor. Die Moldy Peaches sind die einzigen, die aus dieser Szene hervorgegangen sind, die jetzt weltweit ziemlich berühmt geworden sind. Sie sind auf großzügige Weise bemüht gewesen, die Aufmerksamkeit auf ihre Freunde in New York zu lenken. Nur deshalb habe ich mich etablieren können. You know, a pretty high level of worldwide fame coming out of that group of people. They've been really generous about turning some of that attention back towards their friends in New York, which, you know, we wouldn't be here if not for that. You don't have to be a scientist to do experiments. You don't have to be a scientist to do experiments. You don't have to be a scientist to do experiments on your own heart. I had no place to put myself, but I had lots of time. I had no place to put myself, but I had lots of time. I had no place to put myself, but I had lots of time. So I threw out some past and made room for more future. Now I'm standing on the seam between my memories and dreams. Balanced on the seam between my memories and dreams. Floating down the stream between my memories and dreams. And I see a better person waiting his turn to be me. And you don't have to be a scientist to do experiments. You don't have to be a scientist to do experiments. You don't have to be a scientist to do experiments on your own heart. Now I'm running down the runway in between gigantic numbers. Now I'm running down the runway in between gigantic numbers. I'm running down the runway in between gigantic numbers with my knapsack and a zero for a halo. And my halo's got a hole in it so it don't keep me dry. My halo's got a hole in it so it don't keep me dry. My halo's got a hole in it so it don't keep me dry. But it's okay, cause my brain is my heart's umbrella. And you don't have to be a scientist to do experiments. You don't have to be a scientist to do experiments. You don't have to be a scientist to do experiments on your own heart. I had a girl I had to leave, I saw her face upon my sleeve. I had a girl I had to leave, I saw her face upon my sleeve. I had a girl I had to leave, I saw her face upon my sleeve. It kept talking, so I put it in the laundry. And as it spun and spun, it tried to ask me what I'd done. And as it spun and spun, it tried to ask me what I'd done. And as it spun and spun, it tried to ask me what I'd done. But I was gone on down the road out to the wind. Cause you think silence is a virtue, and you think patience is a virtue. And that events can change and shape us more than we can change ourselves. And the conscious attempt at growth is stupid, and I should just relax and be myself. And you even think it's arrogant to try. But you don't have to be a scientist to do experiments. You don't have to be a scientist to do experiments. You don't have to be a scientist to do experiments on your own heart. You don't have to be a scientist to do experiments on your own heart, von Jeffrey Lewis. Das neue Dance-Phänomen in New York City heißt Electroclash. Was das genau heißt, ist nicht ganz klar. Es ist mehr eine Attitüde als eine genaue musikalische Definition. Der Unterschied zwischen Electroclash und anderen Dance-Trends wie Techno, Drum and Bass, Trance und House scheint zu sein, dass der textliche Inhalt betont wird und die Persönlichkeit der Künstler wird an die große Glocke gehängt. Ein trashiges Element ist auf jeden Fall dabei. Larry T. ist der Erfinder von Electroclash. Er ist ein legendärer New Yorker Clubbetreiber, der jetzt deutlich über 40 ist. Er wollte ursprünglich nur ein witziges Festival veranstalten, das Electroclash hieß. Daraus hat sich das Genre allmählich entwickelt. Larry T. erklärt seine Absichten. Good part of the 90s, there wasn't much sexy, inventive, rock and roll spirited dance music at all. It had kind of gotten into nameless, faceless, anonymous music. Während der 90er Jahre gab es nicht so viel sexy, erfinderische Dance-Music mit einem Rock'n'Roll-Feeling. Die Dance-Music war anonym geworden und wurde von hässlichen, fetten Elektroniker-Produzenten gemacht. Ich meine, wer möchte schon mit den Chemical Brothers schlafen? Es wundert mich gar nicht, dass die Leute von unserem neuen Genre begeistert sind, weil die Künstler Performance-Kunst mit einer Rock-Attitüde verknüpfen. Anfang der 90er hatte ich alle großen Clubräume in New York gemietet. Dort wurde House gespielt. Dann wurde ich drogensüchtig. Ich konnte nicht mehr als DJ arbeiten. Ich zog 5 Jahre lang total high durch die Clubs. Als ich clean wurde, stellte ich fest, dass ich House nicht mehr hören konnte. Trance Music ließ mich kalt. Ich war schon immer die erste Ratte, die das sinkende Schiff verlässt. Als New Wave kam, war es mit Disco sofort für mich vorbei. Als Rap groß war, bin ich drauf abgefahren. Als House auftauchte, war ich wieder im Rennen. Wenn man das alles auf einen Punkt bringt, ist Electroclash symbolisch dafür, was alles mit unserer Kultur nicht in Ordnung ist. Die Dekadenz der Gesellschaft, Politiker mit dicken Gesichtern, Konsumsucht. Wir entlarven das alles mit einem bunten Varieté der Exzesse. Auch schlauerweise zelebriert Electroclash die Korruptheit unserer Kultur. Man begreift die Verdorbenheit, aber man hat seinen Spaß dabei. Es wird ironisch gefeiert und das finde ich einen effektiveren Weg, politisch zu sein, als wenn man mit herkömmlichen politischen Parolen vorgeht. And they're just turning it around on its ear, and I think it's a much better way to bring politics into something is by turning it on its ear than saying, you know, don't, you know, vote baby vote. Yo baby, this shit is nasty. Smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, electro clash. Bash, bash, bash, bash. To the electro. Smash, smash, smash, smash. To the electro clash. Clash, clash, clash, clash. To the electro. To the electro. Clash. To the electro. Clash. Und das war die Electro Clash Anthem von Moreplay aus New York City. Einer der Hoffnungsträger der neuen Electro Clash Bewegung ist WIT. WIT sind drei amerikanische Schönheiten, die auf opportunistische Weise ihre Chance wahrgenommen haben. Ist Electro Clash irgendwie eine frivole Reaktion auf den 11. September nach dem Motto: Wir wollen Spaß haben, gerade wenn die Stimmung so trüb ist? Dazu Christine von WIT. Dude, it's time for New York to have some exciting things going on in the clubs, because it was getting a little dull there for a while. And I think things kind of come and go, you know, there's like waxing and waning and everything. So things waned and now they're waxing, if you will. Es wurde höchste Zeit, dass sich in den New Yorker Clubs etwas ändern würde. Es wurde allmählich langweilig. Die guten Zeiten in einer Stadt kommen und gehen. New York hatte einen Tiefpunkt erreicht und jetzt geraten wir alle in Begeisterung. Ursprünglich war WIT als klassische Frauen-Pop-Band konzipiert. Melissa und ich waren ständig auf der Piste und wir sahen uns die Gruppen an, die man inzwischen Electro Clash nennt. Es schien der neue Sound zu sein und wir standen drauf. Wir knüpften den Kontakt zu Larry T. Ihm gefiel der neue Sound auch. Es hat sich alles natürlich entwickelt. Electro Clash ist innovativ. Dance Music macht wieder Spaß. Es ist wenig kopflastig und eher spaßig. WIT ist auf unspezifische Weise politisch. Es ist schwer, nicht auf den 11. September künstlerisch zu reagieren, wenn man bedenkt, dass ich New York seitdem nicht verlassen habe. Genauer gesagt, bis heute. Jetzt bin ich gerade in Deutschland. Es war ein so einschneidendes Erlebnis, dass ich mir sicher bin, dass es unser Leben und unsere Betrachtungsweise irgendwie geprägt hat. It was such a huge event that I'm sure it's touching all of our lives everywhere in some way. It's hard for me to say how. Surrender von WIT. Art School Students in Manhattan, das hat schon seit Andy Warhol und Lou Reed Tradition in New York City. Aber Larry T. stellt mit Begeisterung fest, dass alles anders geworden ist. A lot of the scene isn't coming from Manhattan anymore. Just like, you know, Manchester, there was all these great places for people to practice. Ein großer Teil der New Yorker Szene stammt nicht mehr aus Manhattan. Damals in Manchester in England gab es bekanntlich die ganzen tollen Proberäume für die Bands, die dazu beitrugen, dass die Szene gedeihen konnte. Es gibt nun vergleichbare Möglichkeiten in Dachbodenwohnungen für Leute in Brooklyn. Sie können sich dort entwickeln, sich die Miete leisten und einen kreativen Lebensstil pflegen. Die ganze Kreativität hat Manhattan verlassen. Wenn Manhattan wie das World Trade Center zusammenbrechen würde, würde ich nicht viel dabei vermissen. Nein, das nehme ich zurück. Aber es gibt horrende Mieten in Manhattan und keine Übungsräume. Deshalb hat sich seit den frühen 80er Jahren nichts mehr getan. Brooklyn hat das Problem gelöst. Die coolen Kids wollen alle in Brooklyn wohnen. Das Feeling ist auch entspannter in Brooklyn. Es ist was ganz anderes als die Ellbogenmentalität von Manhattan. Die Brooklyner Clubs haben auch nicht solche strengen Türsteher. Es ist alles lockerer. In Manhattan besteht das Publikum in den Clubs aus Türstehern, Wall Street Geschäftsmännern und Strippern, die sich alle irgendwo reinquetschen, um Trance-Musik zu hören. Weil unsere Clubs in Brooklyn sind, bleiben wir von solchem Müll verschont. Die niedlichen Kids, die wir haben wollen, die Musik wirklich lieben, geben sich schon die Mühe, nach Brooklyn zu kommen. Wall Street Guys and Bouncers and Strippers, all crammed into thing, listening to, you know, the trance music. Being in Brooklyn keeps a lot of the kids, like, keeps that trash out of our clubs. So it can just be the cute kids and the kids that really love the music will go out, they'll make the effort to go out to Brooklyn. decide what women want. I know what women want. Das war Rock etc. mit einer Sendung über Musik in New York von Paul Baskerville.